der Carrier Music Kid. Kisha ist mein Name, 7 Jahre alt. Carrier Music, doch da habt ihr's geschnallt. Und soll ich euch mal sagen, was ich richtig mag? Wenn ich mit meinen Freunden tanze den ganzen Tag. Ich seh dich nur da hinten an der Wand rumstehen. Die Beats sind high und wir sind fly, jetzt lass es geschehen. Denk nicht so viel und lass dich gehen und tanz mit mir. Du fühlst dich frei, vergiss den Schatz, du wirst schon sehen. Ich zeig dir meine Moves, du kannst nicht widerstehen. Sag, dass wir zusammen tanzen, jetzt lass uns abgehen. Zeig mir deine Moves, du kannst nicht widerstehen. Zeit, dass wir zusammen tanzen, jetzt lass uns abgehen. Kommt schon, Girls, hier ist the Party. Wir rocken zu Hause der nächsten Party. An alle Jungs, hier ist the Party. Die Nacht ist jung, how we just started. Zum Schritt nach links, zum Schritt nach rechts, wer legt dein A? Das Wort, auf ich nicht sing, hat meine Mama gesagt. Nach links, ein Schritt nach rechts und rundherum. Ein Slide nach rechts, die Hände hoch, den Kopf ringt um. Ich zeig euch meine Moves, ihr könnt nicht widerstehen. Zur Zeit, dass wir zusammen tanzen, jetzt lass uns abgehen. Ich zeig euch meine Moves, ihr könnt nicht widerstehen. Nur Kisha got it going, und auf Wiedersehen. Kommt schon, Girls, hier ist ne Party. Wir rocken zu Haus, bewegt den Body. An alle Jungs, hier ist ne Party. Die Nacht ist jung, how we just started. Rechts, links, mit dir den Beat. Tanz alle mit zu meinem Lied. Rechts, links, mit dir den Beat. Tanz alle mit zu meinem Lied. Wir rocken zu Hause, bewegt den Body. An alle Jungs, wir